WDR 3, Treffpunkt Hörspiel. Meine Damen und Herren, Sie hören heute Im Zirkus von Raoul Wolfgang Schnell. Zwei Clowns, Gastarbeiter aus Sizilien, erleben ungewöhnliche Dinge in einer Stadt, in der die Utopie verboten ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Clowns eine Art Poetisierung des Absurden sind, wäre dies die Definition, nach der das Hörspiel verstanden sein will, so der Autor. Raoul Wolfgang Schnell wurde 1914 in Bleichenrode im Harz geboren. Er ist Autor und zugleich einer der bedeutendsten Hörspielregisseure. Seine Inszenierungen wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Für den WDR realisierte er als eigenes Hörspiel, zuletzt 1990, Spaziergang in Rom. Schnell, in jungen Jahren Assistent des legendären Regisseurs Max Ophüls, beging in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass widmet ihm Paul Schultes, langjähriger Leiter der Hörspielabteilung des WDR und beruflicher Wegbegleiter des vielseitigen und gefragten Regisseurs Raoul Wolfgang Schnell, einige Betrachtungen. Hören Sie zunächst In der Arena des Lebens. Eine Geschichte, die eigentlich keine ist, möchten wir Ihnen heute vorstellen. Ihr Autor ist Raoul Wolfgang Schnell, der dieses wundersame Stück auch inszeniert hat. Wie gesagt, einen Inhalt oder gar eine Geschichte im üblichen Sinn hat das Ganze nicht, wie der Sprecher, der die Ereignisse begleitet, schon in der Eingangssequenz mitteilt. Es gibt nur mehr Episoden, die in einem mehr oder weniger verschlüsselten Zusammenhang stehen. Kurz skizziert, zwei Clowns in einer Stadt. Sie tragen eine Bushaltestelle auf dem Rücken, sie stellen sie ab und setzen sich auf die Erde und bald sind immer mehr Leute da, die auf einen Bus warten. Die Clowns beginnen zu reden und dann reden alle Leute mit. Ein imaginäres Szenario entsteht. Die revueartige Abfolge der Ereignisse vermag nicht zu verschleiern, dass die Welt in einem desolaten Zustand ist und sich hoffnungslos verrannt hat. Ein Ausweg ist nicht in Sicht. Die Zukunft, so lässt sich diagnostizieren, scheitert an der Unzulänglichkeit des Menschen. Dem Künstler bleibt allein die Aufgabe, diesen trostlosen Befund ästhetisch zu definieren. Das Fatale an Romanen, so hat Aldous Huxley einmal einer seiner Figuren in den Mund gelegt, ist, dass sie zu viel Sinn ergeben. Die Wirklichkeit ergibt nie einen Sinn. Die Sinnfrage hat auch Schnell gestellt, wie in allen seinen Stücken. Doch der Diskurs zwischen Leben und Literatur, wie er sich im Text objektiviert, ergibt keine Antwort. Der Versuch, das Leben an den Maßstäben der Kunst zu messen, reicht ebenso wenig aus wie der Appell, die Kunst am Leben zu orientieren. Von Bedeutung bleibt, inwieweit es gelingt, Leben und Kunst zu einer wie auch immer gearteten Deckung zu bringen. Die Paradoxie des Lebens abzubilden, scheint mir ist Schnell in Im Zirkus auf vertrackte Weise gelungen. Je abstruser die alltägliche Erfahrung, desto sehnsüchtiger der Wunsch, ihr Bedeutung zu verleihen. Einer solchen Hoffnung erteilt der zeitkritische Autor Raoul Wolfgang Schnell eine deutliche Absage. Immer wieder unterbricht er den Handlungsfaden, um dem Zuhörer die Initiative zurückzugeben. Das heißt, ihn in die Lage zu versetzen, den Bezug zur Wirklichkeit selbst herzustellen. Er misstraut der Verführungskraft linear erzählter Geschichten, weil sie die Fiktion für die Realität ausgeben. Die Realität aber, so lehrt uns der Medienphilosoph Wilhelm Flusser, wird heute durch die Medien produziert. Sie entsteht in unserer Wahrnehmung, ist herstellbar geworden, aber nicht mehr greifbar. Der Autor selbst, nach einer Deutung befragt, hält sich zurück. Wenn wir davon ausgehen, sagt er, dass Clowns eine Art Poetisierung des Absurden sind, wäre dies die Definition. Die Geschichte, die kein Ende hat, muss sich, so hofft er selbst, erschließen, wie sie sich auch selbst erzählt. Auch das Bemühen, authentisch zu sein, kommt der Wahrheit selten näher. Was der Text nicht vermag, versucht schnell mit den Möglichkeiten des Radios sinnlich verständlicher zu machen. Das heißt, die Ohren zu öffnen für das, was der Dialog nicht vermitteln kann. Freilich, in dem atmosphärisch dichten Raumspiel, das der Regisseur entwickelt, scheint nicht nur der Autor, ratlos in der Zirkuskuppel, zentrale Metapher des Hörspiels, zu schweben, auch der Zuhörer verliert zunehmend die Orientierung. Der Regiekünstler Schnell aber entschädigt durch die Faszination seiner akustischen Projektionen, die den Text durchdringen und ergänzen, gleichsam als autonomer akustischer Erzählstrang und rhythmischer Gestaltungsfaktor. Für ihn, der ursprünglich Kapellmeister werden wollte, spielen Musik und Geräusche daher eine dem Text gleichwertige Rolle. In der Eingangssequenz bereits hat die kalkuliert geschnittene Tonmontage die Aufgabe, das Panorama einer imaginären Stadt aufzubauen. Wer die Stücke dieses Autors gerecht beurteilen will, darf daher den Regisseur Schnell nicht außer Acht lassen und dass er sein Manuskript auch als Regiepartitur konzipiert hat. Die Kunst der Montage hat Schnell zwar nicht erfunden, wohl aber in vielen seiner Hörspielinszenierungen, abhängig von Text und Intention, zu einer Meisterschaft entwickelt, die ihresgleichen sucht und den Regisseur als Co-Autor am Mischpult versteht. Dabei nutzt er die nonverbalen Signale und Geräuschsequenzen mit ökonomischer Präzision und untrüglichem Sinn für das richtige Timing. So wie seine Inszenierungen multimedial angelegt sind, lässt sich auch seine künstlerische Biografie nicht linear nachzeichnen. Schon in den ersten Nachkriegsjahren macht er durch sensibel konzipierte Inszenierungen auf sich aufmerksam. Heute gilt er zu Recht als einer der bedeutendsten Hörspielregisseure. Viele seiner Inszenierungen wurden preisgekrönt, der Gattung selbst hat er vor allem durch seine virtuose Schnitt- und Montagetechnik wichtige Impulse gegeben. Er war vielleicht der Erste, der bewusst den Primat des Textes in Frage stellte, bestrebt, ihn den ästhetischen Bedingungen des akustischen Mediums unterzuordnen. Primär interessiert ihn, wie der Text später gehört wird. So hat er alle Stücke, die er der Hörspieldramaturgie vorlegte, als akustische Entwürfe eingereicht, als Drehbuch gewissermaßen, bei dem jede Zeile analog der Filmarbeit einer imaginären Kameraeinstellung oder Bewegung entspricht. Das Radio mit seinen verbesserten Möglichkeiten der Stereophonie, der Originalaufnahmen, der Vielzahl elektronischer Verfahren wurde dann auch zum eigentlichen Spielplatz seiner Intentionen. Es war kein Zufall, dass ihm zuerst der Stereopreis der Industrie zuerkannt wurde. Wie kaum ein anderer Regisseur hat er mit den Möglichkeiten des Radios experimentiert, nur peripher beeinflusst von den wechselnden künstlerischen Strömungen oder hörspieltheoretischen Thesen, die gerade en vogue waren. Ohne die Rückbindung an Traditionen zu verleugnen, die bereits in der Vergangenheit für das Medium Radio adäquate Gestaltungskriterien forderten, hat er auch die Entwicklung der konkreten und elektronischen Musik aufmerksam verfolgt und integriert. Die zeitgenössische Literatur, vor allem die Texte des absurden Theaters, hatten prägende Bedeutung. Nicht zu vergessen die existenzialistische Thematik und die vielfältigen Emanzipationsbestrebungen von der Buchliteratur, die bereits im Dadaismus aufkamen. Alle diese Einflüsse, einschließlich der Tendenz, sie zu vermischen, hier aufzuzeigen, fehlt uns leider die Zeit. Wer Schnells Inszenierungen durch alle Genres des akustischen Mediums zurückverfolgt, erkennt, dass die Stationen wichtige Erfahrungsschritte in einem künstlerischen Gesamtwerk sind, das sich treu geblieben ist. In ihm hat das Hörspiel als Mittel zur Existenzbefragung einen herausragenden Platz. Für einen Moment wird die Welt transparent und spricht zum Einzelnen. Soziale Umbrüche und Weltanschauungsfragen werden nicht ausgeklammert, sondern spielen hinein. Schwere Brocken zwar, aber leicht und elegant verabreicht. Auch in Im Zirkus entwirft Raoul Wolfgang Schnell Ein magisches Hörgemälde, das Räume, Figuren und deren Ideen nicht in ihrem oberflächlichen Dasein belässt, sondern in Zweifel zieht. Niemand ist in diesem Spiel allwissend. So erleben wir Menschen, die handeln, wir hören sie sprechen, und beides in großer Deutlichkeit, aber mehr auch nicht. Teilansichten eines Ganzen, das nicht mehr zu fassen ist. Weder Philosophie noch Naturwissenschaften vermögen seiner habhaft zu werden, auch der Künstler nicht, der es zwar immer wieder versucht. Wie soll er wissen, ob der Zipfel der Wahrheit, den er fest in der Hand zu halten glaubt, nicht doch nur als Mutmaßung im eigenen Kopf existiert? Nur das Persönliche ist unerschöpflich, sagt Nietzsche. Auch die Kunst hat ihre Wurzeln in den Untiefen der Subjektivität und ist stets eine Selbstoffenbarung des Künstlers. Mir graut vor dem Termitenhaufen der Zukunft. Ich war zum Gärtner geboren. An diesen Ausspruch von Saint-Exupéry, der als Rolle übrigens in einem der Stücke von Schnell selbst auftritt, fühlte ich mich erinnert, als Raoul Wolfgang Schnell einmal in einem Rundumgespräch seiner Resignation Ausdruck verlieh, angewidert von den aktuellen Auseinandersetzungen in Politik und Kunst und sich anschließend in sein italienisches Refugium zurückzog, um sachkundig und mit Hingabe seinen Garten zu bestellen. Doch dessen bin ich sicher, er wird auch in Zukunft, trotz seiner 80 Jahre, die er inzwischen geworden ist, was wer ihn sieht und erlebt nicht glauben kann, wieder anreisen mit einem neuen Skript in der Hand. Und er wird sich einmischen in der Arena des Lebens mit den künstlerischen Mitteln, die er, ein Magier des Hörraums, so einzigartig beherrscht. Meine Damen und Herren, Sie hörten »In der Arena des Lebens«, ein Essay von Paul Schultes. Es sprach der Autor. Hören Sie nun »Im Zirkus« von Raoul Wolfgang Schnell. Eigentlich wollte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, aber ich sehe, es ist sinnlos. Wir sind schon mittendrin. Ja, sie hat begonnen, sich selber zu erzählen. Hören Sie? Das ist die Stadt. Welche Stadt? Irgendeine. Sie liegt... Auch das ist egal. Schornsteine rauchen, Autos rasen, die Luft ist grau, riecht nach Benzin und schlechtem Fett. Zuckende Lichter, Ampeln, rot, grün, weiter, immer weiter, Sie kennen das. Endlich ist es ruhiger. Man konnte ja sein eigenes Wort nicht mehr verstehen und das der anderen. Da kommen die Clowns. Traurig der eine, lang und mager, der andere klein und untersetzt mit lustigen Augen, aber mit einem Gesicht, als fröre er. Tobias und Abel. Sie zögern, bleiben stehen. Verstehe nicht. Er muss doch gesagt haben, wohin. Er sagte, Sau, Pick, Fresse, los, arbeiten. Sau, Pick, Fresse, jawohl. Weiter nichts? Er sagte noch mehr, aber ich habe es nicht verstanden. Sagte ich eigentlich, dass Sie eine Haltestelle tragen? Eine Bushaltestelle tragen Sie auf der Schulter. Aber es sieht so aus, als wüssten Sie nicht, wohin mit dem Ding. Werden Sie wieder sagen, die Fremden. Verstehen nichts, kapieren nichts. kapieren nicht mal unseren Namen. Eine Weile stehen sie unschlüssig, dann stellen sie die Haltestelle ab. Rammen die Spitze in den Boden, sehen sich an, sehen die Haltestelle an, sehen vor sich hin, setzen sich. Weißt du, ich stelle mir vor... Was stellst du dir vor? Ich stelle mir vor, das wäre eine Haltestelle. Das ist eine Haltestelle. Verstehst du nicht? Stelle ich mir vor, nicht? Leute kämen, stellten sich dran und warteten. Was ist daran komisch? Stellten sich hin, weißt du, sagten nichts. Kein Wort, sondern warteten. Auf was? Auf den Bus? Bus? Verstehst du nicht? Warteten auf den Bus. Wohin? Wohin? Wohin? Auf den Bus nach Terracon. Terracon. Liegt bei Genesis, oder? Ist das nicht komisch? Warteten auf den Bus nach Terracon. Ich komme aus Genesis. Sagte ich, dass Sie mit dem Rücken zur Haltestelle sitzen? Sie können also nicht sehen, dass da tatsächlich Leute kommen. Sie können es ja auch nicht sehen, aber ich. Ich kann Sie sehen und darum bin ich vielleicht ganz nützlich, wenn ich Dinge beschreibe, die Sie nicht sehen können. Jetzt steht das Paar schon an der Haltestelle. Ein älteres Paar, sicher vom Land. Die Frau zögert. Der Mann möchte weiter, bleibt aber auch stehen. Die Frau faltet einen Klappstuhl auseinander und setzt sich. Aus einer Plastiktüte kramt sie einen Apfel, den sie mit Akribie zu schälen beginnt. Dann fängt sie an zu essen und spuckt die Kerne von sich. Eine schöne Stadt, nicht wahr? Bei uns gab es nur Oliven und Himmel und weiße Wolken dann. Und Fische gab es jeden Tag im Winter. Wir hatten Frostbeulen an den Füßen als Kinder und keine Schuhe. Und die Frauen hatten tiefe Furchen im Schulterfleisch von den Gurten der Körbe, in denen sie Holz herantrugen, auf den Hügeln und Gras für die Kaninchen. Wirklich eine schöne Stadt. Und so sauber. Einen Himmel haben sie aber nicht. Brauchen sie nicht, sagen sie. Fabrizieren sie selber den Himmel. Alles fabrizieren sie hier. Zukunft fabrizieren sie. Gegenwart, Vergangenheit fabrizieren sie. Alles sauber, das macht sie sehr stolz, dieses Fabrizieren. Da kommen ja immer mehr Leute. Eine ganze Familie kommt. Mädchen, Mutter, Vater, Großvater. Ein Junge mit einem Transparent. Ich kann's nicht lesen, was drauf steht. Er hält es so nach unten verdreht, dass man es nicht lesen kann. Du kennst Elio? Elio? Er ist tot. Lange tot. Er sagte, sag mal, es sind die da, wo du hinfährst, alle morgens? Oh ja, sagte ich, glaube schon, dass sie morgens essen. Und mittags auch? Natürlich essen die mittags. Und essen die abends? Was denkst du, sagte ich, die essen morgens, mittags und abends. Und haben die auch einen Himmel wie wir? Nein, sagte ich, die haben einen anderen Himmel. Den stellen sie hinter Glas und beleuchten ihn. Fette Wünsche mit einem Preis daran. Davor stehen sie und beten. Heiligen Sie an, die Mäntel, die Kleider hinter Glas, die Fernseher, die Autos, die Taschen, die Pelze. Kauf, kauf, kauf, so, pick, fresse. Kauf, kauf, kauf, so, pick, fresse. Kauf, kauf, los, arbeiten. Die Schuhe, die Motorräder, 5 PS, schneller, 4 PS, und weiter, 6 PS, und mehr, 10, 12, 16, 18, 100, 200, schneller, besser, der Schnellste, der Beste, der Schärfste, so, pick, fresse, los, arbeiten, über alles in der Welt. Da kommt ein Mann mit Schutzhelm auf dem Kopf. Der zieht ein Groschenblatt aus der Tasche und stellt sich neben die Gruppe. Und einer im Trainingsanzug kommt. Wie viele Jahre sind es her, da ging mein Vater aus der Not. Er strich die Not glatt, weißt du. Ein Lump war er, sagte meine Mutter, und zu nichts nütze. Nein, der war kein Lump. Er war nur beleidigt. Die Not hatte ihn beleidigt. Das Leben, die Gesellschaft, alle hatten ihn beleidigt. Auch meine Mutter. Und die Augen, mit denen wir ihn ansahen, den Träumer. Was blieb von seinen Träumen? Schuhe blieben im Schrank, Absätze schief, ein Foto, ein zerlesenes Buch über Gesetze der Natur. Und Erinnerungen blieben an schöne Hände. Ein Leben, nicht wahr? Ich muss unterbrechen, Entschuldigung. Ein Pfarrer ist gekommen mit einem Brevier in der Hand. Und ein Junge mit einer Flasche, darin ein Docht. Er steht jetzt neben dem Mädchen und grinst. Und ein Polizist kommt und sieht auf die Gruppe. Aber es fällt ihm anscheinend nichts ein, was er sagen könnte. Und so sieht es aus, als überlege er, was er sagen könnte. Der Mann im Trainingsanzug ruckt die Arme nach unten, sagt, Hauptsache richtet sich auf und streckt die Arme nach oben. Hauptsache. Das Buch meines Vaters hatte viele Seiten. Ich habe sie alle gelesen und manche habe ich auswendig gelernt. Das hat mir geholfen gegen die, die einen ansehen wie einen schlimmen Fleck. Weißt du, kam so einer, dann sagte ich, am folgenschwersten erwies sich der aufrechte Gang für das Kreislaufsystem, während beim Vierfüßler das Blut den Körper in waagerechter Richtung leicht durchpulst, muss es beim Menschen von unten nach oben gehoben werden. Verstehst du, was ich meine? Der Kopf, nicht wahr? Und dann erschraken viele und fassten sich an den Kopf. Tobias. Was hast du? Die Leute. Hauptsache. Sieh doch. Was wollen denn die Leute dort, Tobias? Hauptsache. Auf was warten die? Auf den Bus. Auf welchen Bus? Nach Terracon, hast du gesagt. Habe ich gesagt? Nach Terracon liegt bei Genesis, hast du gesagt. Aber es kommt doch kein Bus. Weiß ich. Tobias. Oder ich sagte, wie der Stein fällt, die Kugel fällt, das Eisen schmilzt. Kann man genau vorausbestimmen. Tobias! Wir unterliegen ausschließlich den Gesetzen von Ursache und Wirkung. Hauptsache. Dem Kausalgesetz. Aber wie ein einzelnes Hauptsache. Atom sich auf bestimmte Einwirkungen verhalten wird, lässt sich nicht voraussagen. Tobias, wir müssen etwas tun! Es kann von Fall zu Fall verschieden reagieren. Was ist zum Verzweifeln? Es hat, wenn man so will, eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Verrückt! Oder ich sagte... Nein! Hört nicht auf ihn, Leute! Entschuldigen, ja, das heißt, wir haben sie nur dahingestellt, weil er den Namen der Straße wusste nicht mehr, wohin damit. Es ist nur ein Spaß, Leute! Versteht ihr? Was wollt ihr denn in Terracon? Wisst ihr, wo Terracon liegt? Am Ende der Welt liegt Terracon! Hauptsache! Oder ich sagte... Die Haltestelle, Idiot! Wir werden sie nicht mehr los, die Leute! Und es werden immer mehr, siehst du nicht! Sobald die Entwicklung mal im Gang ist, kann sie nicht mehr stillstehen, muss in ihrer Richtung beharren und ist also ein gerichteter Vorgang. Kein Bus! Willst du nicht helfen, Tobias? Riesenhirsch und Dinosaurier sind keine Einzelfälle einer maßlosen Entwicklung. Fällt dir nichts anderes ein zum Teufel? Stand im Buch meines Vaters. Ja, da sagtest du. Lügen, sagte meine Mutter, nichts als Lügen und zu nichts nützen. Tobias, siehst du nicht, sie sind verrückt und du erzählst Geschichten. Sag etwas, Tobias. Mein Großvater hatte ein Fahrrad. Oh. Ja, es ging ihm gut. Damit fuhr er durchs Land, im Sommer und im Winter. Er reiste in Elixier. Kein Bus, Leute! Kein Bus! Keine Haltestelle! Kapieren Sie das nicht? Nein! Der Bus ist eine Utopie ist ein historischer Begriff. Er bezieht sich auf Projekte gesellschaftlicher Umgestaltung, die für unmöglich gehalten werden. Sagte man damals, Hauptsache. Elixiere, Elixiere gegen alles. Gegen Alter, Verstopfung, Traurigkeit. Er sagte, nehmt Leute, nehmt. Es ist die Alchemie, die euch vergessen lässt, dass ihr traurig wart. Das ganze Leben ist nur Chemie, ist Alchemie, ist nur Verdauung. Ihr nehmt dieses Präparat und schon beginnt der Prozess der Verdauung. Das Elixier tut nur das, was der Magen auch tut. Es verdaut nur, das tut es das vorher, jawohl, es ist schlauer, es ist ein schlaues Elixier. Was tust du denn? Siehst du nicht? Bist du verrückt? Ich verkaufe. Was verkaufst du denn? Ich sehe nichts, Hauptsache. Absolut nichts. Aber du hörst Hauptsache. Es. Sie staunen, meine Damen und Herren. Ja, mit Recht. Lass den Unsinn. Esel, stör nicht. Man muss verdauen, alles verdauen und ohne Mühe. Alle materiellen und intellektuellen Kräfte, die zur Realisierung einer freien Gesellschaft eingesetzt werden können, sind da... Klugscheißerin! Hauptsache... Meine Damen und Herren, Hauptsache. Sehen Sie, wir sind schlauer. Sie nehmen es ihm ab und es geht weg, ohne Mühe weg. Dass diese Kräfte nicht eingesetzt werden, ist ausschließlich der totalen Mobilisierung der bestehenden Gesellschaft gegen ihre eigenen Möglichkeiten der Befreiung zuzuschreiben. Das höre ich mir nicht mehr an. Ich verstehe nicht. Was sagt er? Ein solcher Betrug. Leute, denkt! Vergessen Sie nie, meine Damen und Herren, Leben ist Chemie, totale Chemie. Ob ich es auch versuche? Und so beginnt der Prozess der totalen Verdauung. Ist das so einfach? Hauptsache! Hauptsache! Hauptsache, wir kommen in die Endrunde. Sie haben sich's gedacht. Hier erwischt es den Sportler. Er sinkt zu Boden, wo er leblos liegen bleibt. Er sagte, mein Reich wird kommen, wenn zwei eins sein werden. Und das Äußere wie das Innere. Und Mann und Frau werden weder männlich noch weiblich sein. Und darauf ein bisschen Marsala. Also, die ist geplatzt, sag ich Ihnen. Er sagte, wenn ihr, was ihr habt, selbst in euch erzeugen werdet, so wird es euch retten. Wenn ihr es nicht in euch habt, wird es euch töten. Leute, Leute, hört! Ihr nehmt dieses Präparat und was geschieht? Nichts. Nein, es geschieht nichts, weil ihr den Prozess umgeht. Meine Damen ja, ja, und Herren! Ja, wir sind noch schlauer. Wir sind die Schlauesten. Die Individuen reproduzieren in ihren eigenen Bedürfnissen. Einsperren! Die repressive Gesellschaft, selbst durch die Revolution hindurch. Schnauze halten! Unerträglich! Das ist totale Verdauung. Nehmen Sie, verdauen Sie. Das ist totales Leben. Und wenn ich an den Wagen denke und den Garten Heizung miete, dann leckt's mich doch am Arsch. Es ist doch genau die Kontinuität der repressiven Bedürfnisse. Nicht gehen, Leute, umgehen, das ist es. Die den Sprung von der Quantität in die Qualität einer freien Gesellschaft bisher verhindert hat. Am Arsch! Aufhängen! Die Kraft umgehen, Leute, die Zeit umgehen, da sein, das ist es. Das ist der Augenblick, das ist das Präparat, das die Zeit umgeht. Alles umgeht. Meine Damen und Herren, dieses Präparat gibt Ihnen totales Leben. Er sagte, das größte Übel ist es, den Geist des Bruders zu betrügen. Totale Freiheit. Unmöglich. Die Präformierung der Individuen, ihre Entwicklung zu Verwaltungszwecken, scheinen allgemeine Phänomene zu sein. Foltern. Totale Liebe. Er sagte, wer die Welt liebt, ist wie jemand, der Meerwasser trinkt. Je mehr er davon trinkt, je mehr hat er Durst, bis er sich tötet. Die Idee einer anderen Vernunft erscheint wieder als Utopie. Am Arsch! Aber der Triumph der repressiven und hemmenden Kräfte beeinträchtigt nicht die Wahrheit dieser Utopie. Irgendjemand entreißt dem Jungen das Plakat, das er trägt. Der Junge wehrt sich gegen den Angriff, dadurch bekommt das Mädchen das Plakat auf den Kopf. Der Kopf guckt heraus. Der Polizist pfeift. Jemand reißt den Studenten herum. Der stolpert, rennt gegen den Mann. Der Mann schlägt, trifft aber einen anderen. Der Polizist will trennen. Da springt ihn jemand an. Der Polizist fällt. Auf dem Boden liegend pfeift er um Hilfe. Nun gehen alle zu Boden. Auch Abel und Tobias gehen zu Boden. Ich rede nicht weiter. Die Abendschau wird es bringen und Zeitungen am Morgen. Da werden Sie lesen, was geschah. Was Sie nicht lesen werden, ist... Aber hören Sie selbst. Der Bus nach Terrakon. Bitte einsteigen, aufstehen, meine Damen und Herren. Und nicht drängen. Ruhe und Ordnung bewahren. Bitte einsteigen und beeilen. Die Industrie für totale Nächstenliebe möchte Sie gesund sehen. Allmählich und sehr zögernd fangen an, sich die Ersten zu erheben. Sie wanken den Lichtern entgegen. Manche schaffen es nicht. Sie werden getragen. Andere kriechen. Und manche bleiben unter den Laken. Still. Halt! Zu spät! Verdammt! Weg! Die Luft riecht noch immer bitter, säuerlich nach Tränengas. Tobias, der Bus. Abel kriecht unter einem Wust von Transparenten hervor und geht. Wohin willst du denn? Und geht und geht und hört nicht auf zu gehen. Fort. Weiter. Kommst du nicht mit? Und nun erhebt sich auch Tobias und geht und hört nicht auf zu gehen. Die Haltestelle steht noch immer, wo sie stand, als wäre nichts geschehen. Meine Damen und Herren, die Industrie für totale Nächstenliebe sagt herzlich willkommen. Siehst du, wir sind in Terrakon, Tobias. Wir sind nicht in Terrakon. Siehst du die Haltestelle? Nicht einen Schritt haben wir uns bewegt von Genesis bis hierher. Und sind die ganze Zeit gegangen? Nicht einen Schritt. Die Industrie für totale Nächstenliebe verspricht Ihnen Glück und Heiterkeit und ein frohes Leben. Aber wo sind wir denn sonst, wenn nicht in Terrakon? Hey. In einem Zirkus, du Esel. Hast du's vergessen? Hörst du? Na, endlich! Die Leute warten darauf, dass die lachen können. Endlich lachen, weil sie haben nicht zu lachen. Versteh. Also, Zirkus, wir bauen eine Manege und dann kommen die Tiere, blinzeln, kommt der Dompteur, hält den Reifen, die Tiere fauchen, heben die Tatzen, aber sie springen, Zirkus! Und was sind wir? Wir sind zwei Klaus. Klaus? Wirklich, Tobias? Na, hast du schon wieder vergessen? Na? Dann fang mal an. Ich? Du fängst an. Mit was anfangen? Du gehst dahin. Wohin? Dahin. Du sagst guten Abend, meine Damen und Herren. Und ich sage, meine Schwester hatte doch das Kind. Verstehst du? Also, meine Schwester hatte doch das Kind. Na? Bist du verrückt? Nein, nein, falsch. Du sagst, meine Damen und Herren, verstehst du, was man so sagt? Und ich sage, meine Schwester hatte doch das Kind. Und so weiter und so weiter. Und so weiter. Und dann sage ich, das Kind war krank, kam der Arzt, das Kind so klein, die Spritze so und dem Kind hinein. Verstehst du? Nein. Du sagst, guten Abend, meine Damen und Herren, wir sind in Terrakon. Wir sind nicht in Terrakon. Ja, du sagst es. Verstehst du, du sagst, wir sind in Terrakon. Du sagst irgendetwas, was dir einfällt. Verstehst du? Und ich sage, meine Schwester hatte doch das Kind. Also, jetzt geht's los. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir sind in Terrakon. Meine Schwester hatte doch das Kind. Was? Weiter, du redest weiter. Es war ein langer, mühsamer Weg. Sie haben es gesehen. Meine Schwester hatte doch das Kind. Das hast du doch schon gesagt. Weiter. Die Zeit der Kämpfe liegt hinter uns. Krank. Na? Die chaotischen Zeiten sind vergessen. Das Kind war krank. Ehre denen, die uns auf den rechten Weg führten. Was machst du denn, der Idiot? Ich lege einen Kranz an die Haltestelle. Siehst du nicht? Rücke an der Schleife, gehe zurück. Grüße. Nimm das kein Ende. Das Kind war krank. Zum Teufel! Es ist erreicht. Wir sind am Ziel. Die Arbeit ist abgeschafft. Geld ist abgeschafft. Alles, was Menschen unfrei machte, ist abgeschafft. Die Menschen leben, wie sie wollen, das heißt nach ihren Bedürfnissen. Das erste Blatt in der Geschichte wurde unsanft umgeblättert. Jetzt beginnt erst die wahre Geschichte des Menschen. Zweimal Geschichte? Mein Gott. Das Kind war krank. Wurde umgeblättert. Kam der Arzt. Das Kind so klein, die Spritze so. Eine andere Seite wartet darauf, dass wir sie mit neuen Zeichen füllen. Denn die alten Zeichen waren verbraucht, abgenutzt, waren entartet. Ideen waren Wörter geworden, leer und ohne Sinn. Und dem Kind hinein. Heute sind wir auf dem Wege zu einer neuen Gesellschaft, der totalen Liebe, der totalen Freiheit, dem totalen Leben. Und nun, Tobias? Hörst du? Es ist so still auf einmal. Ganz still. Die Haltestelle steht im hellen Licht. Ein Kranz. Davor zwei Soldaten. Ein feierliches Ritual von Schritten. Schritt, Schritt, Schritt. Abstraktes Monument der Erinnerung. Schritt, Schritt, Schritt, Schritt. Siehst du, Tobias? Der Raum scheint unendlich. Hat Platz für alle, die ich schon einmal sah. Schritt, Schritt, Schritt. Ein Raum, in dem es scheint, dass alle warten. Ein Warteraum. Abel und Tobias tappen herum. Schritt, Schritt, Schritt. In einem Sessel lehnt der Vater und starrt nach oben. Die Finger der Frau häkeln Wolle. Ein Alter strichelt an einem Bild. Ein anderer schüttelt Würfel. Der Mann mit dem Schutzhelm stochert im Essen. Ein anderer Mann, eine andere Frau, viele andere Männer und andere Frauen glotzen und stochern lustlos im Essen und schielen zum Fenster, hinter dem die Haltestelle glitzert im Regen. Sagte ich, dass es regnet? Am Boden kauert das Mädchen. Fehlt der Polizist, fehlt der Junge, fehlt der Pfarrer, fehlt der Alte, fehlt... Ein Gelächter war die Antwort, das sich entzündete und anschwoll. Immer mehr anschwoll. Bitte? Du sagtest, immer mehr anschwoll. Bis es erstickte in einem Gurgel. Mein Essen! Wo bleibt denn mein Essen? Einen Fleck habe ich auf dem Anzug. Und die Wasserleitung tropft und tropft. Und die Hecke im Garten ist auch nicht geschnitten. Und der Staub, überall. Logisch. Der Chauffeur hat Ausgang, die Köchin Ausgang, das Mädchen frei. Wo sind wir, Tobias? In Tarragon. Es war einmal eine herzige Dirne, die hatte jeder lieb, der sie nur ansah. Am meisten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Ein Märchen. Sie liest ein Märchen. Erst. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das so wohlstand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Was tut das Kind, Abel? Es steckt einen Docht in die Flasche. Kennst du nicht dieses Spiel? Woher kommst du denn, Idiot? Das weiß doch jedes Kind von Rom bis... Und wenn du in die Stube kommst, vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum. Ich wusste, dass ein Wetter kam. Ich spüre es schon die ganze Zeit. Für die Pflanzen ist Regen immer gut. Regnet es denn? Ich sagte mein Essen zum Teufel! Und der Fleck ist immer noch auf dem Anzug! Die Wasserleitung tropft noch immer! Und die Hecke im Garten ist immer noch nicht geschnitten! Und noch immer dieser Staub! Überall Staub! Tobias, Sie meinen uns. Ich denke... Verstehst du nicht los? Worauf wartest du? Und sie beginnen zu rennen. Und sich zu kümmern um das Essen, zu kümmern um den Fleck, die Wasserleitung, die Hecke, den Staub. Verstehst du es jetzt? Immer... Im Rücken spüre ich's. Wasser ist gut, obwohl das Gift immer weiter in den Boden eindringt. Da protestieren Sie. Sie sollen protestieren. Gegen was protestieren Sie? Gegen die Orden. Immer ins Wäldchen gingen sie. Und wenn sie nach Hause kamen, sagte meine Mutter, nun werden wir aber schön schlafen. Die Ordnung ist nicht so. Natürlich ist die Ordnung nicht so. Logisch. Der Pflanzenhaushalt ist aufs Wasser angewiesen. Ordnung heißt Arbeit, heißt Werte schaffen. Nun schlafen sie schon viele Jahre. Und Leben heißt Ordnung. Logisch. Seinen Weg gehen, still und bescheiden, sagte die Mutter. Teufel, ist denn das nichts, was wir geschaffen haben, wie? Sagte der Vater. Werte, jawohl. Ihr kleidet euch, auch wenn ihr sparsam macht, von unseren Werten. Und Rotkäppchen antwortete. Ihr sauft, ihr fresst, entschuldigt diese starken Worte, von unseren Werten. Ihr nehmt, was ihr braucht, von unseren Werten. Schert euch doch endlich an die Arbeit. Ist abgeschafft! Ich will schon alles gut machen und gab der Mutter die Hand darauf. Logisch. Bei diesem Wetter? Eine Störung, sagte der Wetterdienst. Eine kleine Störung. Zieht rasch vorüber. Es berührt uns nur am Rande. War da nicht ein Geräusch? Wenn man sagt, dass die Gletscher am Monte Rosa immer größer werden, heißt das doch nichts anderes, als dass wir uns kalten Zeiten nähern. Logisch. Aber die Gletscher am Pol werden immer kleiner. Das heißt, wir nähern uns warmen Zeiten. Das sind so fiktive Interpretationen, deren sich die Wissenschaft bedient, ehe sie sich wieder davon distanziert. Noch immer rennen Abel und Tobias und sind bekümmert um das Essen, den Fleck, die Wasserleitung, die Hecke, den Staub. Noch immer hingestreckt in seinen Sessel starrt der Vater nach oben, noch immer bewegen sich die Nadeln zwischen den Fingern der Frau, noch immer strichelt der Alte an einem Bild, noch immer schüttelt der andere Würfel, noch immer glotzen und kauen die anderen lustlos, noch immer stochert der Mann mit dem Schutzhelm im Essen. Nein, er steht auf. Was hat er denn? Zu viel gegessen, es schlägt auf den Magen. Logisch. Essen, hatte ich gesagt. Essen, verdammt. Irgendwelche Stimmen sind im Raum. Den Fleck ertrage ich nicht mehr. Nein, nein, nicht mehr. Hat da nicht jemand gelacht? Ein schmales Tiefdruckgebiet überquert das Land, sagte das Fernsehen. Es ist ja so dunkel. Ist der Strom fort? Das passiert schon mal. Verrückt! Diese Tropfen machen mich verrückt! Schon wieder. Wohin will er denn? Vielleicht war es unsere Schuld. Schuld? Dass sie so viel gegessen haben. Schuld! Hat der Regenwurm Schuld, wenn ihn die Amsel frisst? Logisch. Staub! Staub! Staub! Ich ersticke! Eine Kerze. Sie bringt eine Kerze. Sieh doch, wie romantisch. So lag auf meiner Kindheit das Licht jenes frühen Tages, was meine noch nachtdunklen Augen auf meinem Weg zur Schule blendete, auf deren Hof eine uralte Linde stand, mit wulstigem Stamm und über bedeckt mit Namen, die die Jahre vernarbt hatten. Symbol des Wachsens, Werdens und Vergehens. Diese Hecke! Nein! Das halte ich nicht aus! Wie schön war alles, rein und sauber. Lass uns gehen, Tobias. Zu spät. Nein, Tobias, nein. Heute Ehe, Löffel, Weihnachten. Hört ihr, wie das stimmt? Das Alter. Abbau der Zellen. Vielleicht eine Depression. Dann hören sie ja immer mehr. Sind geradezu verliebt in das Ende. Möchte wissen, wohin die alle gegangen sind. Bei diesem Wetter? Na, da draußen hätte ich Angst. Angst kommt vor dem Geschlechtstrieb. Du bist ein Teufel. Nimm einem Vögelchen die Angst und es pickt dir die Äuglein weg. Du sagst immer so lustige Sachen, entzückend. Leute, hört ihr denn nicht? Leute! Immer wieder. Ende. Ich kriege. Masochismus ist nicht nur ein Leiden der Jugend. Ich kriege. Was sagt er da immer? Ich kriege. Ach du lieber Gott. Ein weiter Weg vom Banky Warun bis heute. Und doch kräht so und gackert wie in alten Zeiten. Kikeriki. Moment, ich unterbreche noch einmal. Das Band, was Sie jetzt hören werden, fand ich... Es war reiner Zufall. Verstehen Sie? Und entschuldigen Sie bitte die Qualität. Er sagte immer was von einem Bild, was sie hatte. Oder, ach, ich weiß nicht, was Ähnliches. Wolf sagte... Ihr kam rein, sagst du? Ja. Weiter? Ich habe schon alles gesagt. Dann sag's doch nochmal. Ihr kamt rein, die Großmutter saß vorm Spiegel. Sitzt immer vorm Spiegel. Hat dieses Ding auf, zum Trocknen. Weiter. Wolf ging auf sie zu. Er sagte was. Was sagte er? Weiß nicht. Ich sah nur, wie sich seine Lippen bewegten. Und was tat die Großmutter? Die hört es nicht. Die merkt er nicht, wie er hinter ihr stand? Nein. Sie merkt auch nicht, dass er die Schnur rauszog? Sie hatte die Augen zu. Aber als er ihr die Schnur um den Hals warf, merkte sie es, oder? Und sie rutschte nach hinten, auf den Boden. Ich sah, wie die Schnur zuckte. Erst heftig, dann immer weniger und dann... Und du standst die ganze Zeit dabei und sahst du? Ich sah zum Fenster. Ach. Da stand der Polizist. Er hatte die Pistole in der Hand und sagte Hände hoch. Und dann schoss er. Ich sah, wie Wolf am Boden lag. Ich sagte, Sie Schwein, was haben Sie getan? Da hörte ich wieder einen Schuss. Diesmal hatte Wolf geschossen. Der Polizist fiel. Und Wolf stand auf. Er war nicht verletzt. Er fing an, in den Schubladen zu wühlen. Und du? Was tatst du? Ich? Ja. Ich sagte, werden wir jetzt heiraten, Wolf? Und er? Was sagte er? Er sagte, Eine gewisse Ordnung könnte sie ja haben. Er meinte die Sachen von der Großmutter, weil er nicht fand, was er suchte. Ich sagte, heirate mich, Wolf. Jetzt sind wir frei. Frei vom Terror der Familie, frei vom Terror einer unnützen Gesellschaft. Ich sagte, wir werden ein Haus haben. In Finnland oder in der Toskana. Oliven davor. Ich liebe Oliven. Und Kinder werden wir haben. Wie die Eltern und Großeltern. Besser. Ohne Zwang der Vergangenheit. Ein neues Leben. Und die Großmutter lag am Boden. Tot. Bitte? Weiter. Er sagte, und dein Vater? Was sagt dein Vater zu dem Quatsch? Und ich sagte, mein Vater, was soll er sagen? Mein Vater ist ein Schwein. Alle sind Schweine. Wir feiern Hochzeit, Wolf. Jetzt, wo wir frei sind. Ich meine, die Großmutter. Klar. Müssen ja alle mal sterben. Tot, sagst du? Ich habe es nicht genau verstanden bei all dem Lärm. Aber ich hörte das Wort Überfall ziemlich deutlich. Immer was Neues. Tanzt denn niemand? Ach, was denn tanzen? Ohne Strom. Logisch. Ein Wetterchen ist es. Tobias, ich halte das nicht mehr aus. Alles ist tapeziert von Worten. Die Luft ist voll von ihren Worten. Es stinkt von all den Worten. Und vor der Tür ein Inferno. Ich dachte nur, also der Chauffeur hat ausgehört, die Köchin ausgehört, das Mädchen frei, logisch. Und das Testament, dass es nicht in falsche Hände kommt. Weg, Tobias. Jetzt ist Schluss. Leb wohl, Leute. Nicht nur Regen, Leute. Das sind auch Stiefel. Eins, zwei. Eins, zwei. Hört ihr nicht? Nein? Es ist euch alles gleich? Regen und Stiefel? Auf Schaum schwimmt's davon, was ihr dachtet. Was ihr euch schön dachtet. Stück für Stück schwimmt's davon. Platscht dahin. Sterbt wohl, Leute. Weg mit dem Zeug, den Erinnerungen. Weg. Fuß einer Lampe. Weg. Kühlschrank. Weg. Ein Plakat mit den Worten, es lebe. Weg. Es regnet. Weg. Eine Zahnprothese. Ein Stückchen Haut. Das Wasser steigt. Eine Mütze. Ein Knopf. Ein TEE-Zuschlag. Höher, immer höher steigt es. Ein Stückchen Revolu. Ein Pfeifchen. Ein Schraubenzieher. Ein Bandmaß. Zion. Über die Knöchel steigt es. Ihre Beine stehen schon im Wasser. Ihre Knie. Es schwappt immer weiter. Es kitzelt die Bäuche. Schwapp. Es leckt an der Brust. Schwapp. Springt an den Hals. Schwapp. In die Münder gurgelt es. Schwapp. Was bleibt? Ein blinzelndes Auge. Zerrissenes Blatt. Ein Hundedeckchen. Schaum. Stille. Schwapp. Thank you. siehst du? Was soll ich sehen? Terrakon. Ein Traum, geträumt, ausgeträumt. Meine Damen und Herren. Was willst du denn? Sie sehen den Platz auf dem Terrakon-Stand. Sie sehen selbst, es ist nicht viel übrig geblieben, außer unserer Haltestelle. Was tust du denn, Idiot? Sie werden den Namen Terrakon vergeblich in Ihren Büchern suchen. Darum gibt es auch Leute, die sagen, es habe niemals existiert. Die ganze Geschichte sei erstunken und erlogen. Bist du verrückt? Die Leute... Tobias. Wir wissen es besser. Terrakon ging unter. Es wurde abgelöst von neuen Kräften, neuen Ideen. Schon wieder? Die unsere Gegenwart gestalteten und, wenn Sie wollen, auch ein Stück unserer Zukunft. Nein, nein, Tobias. Sie stehen schon wieder an der Haltestelle. Leute, nein, nein, nein, nein! Nicht noch einmal! Er reißt die Haltestelle an sich. Tobias hilft ihm. Aber wohin mit dem Ding? Sie wissen's noch immer nicht. Arme Teufel. Sie versuchen es da, versuchen es dort, bleiben stehen, gehen weiter. Die Leute schließen sich ihnen an. Oh, wie albern. Wenn es ihnen nur jemand sagte... Wer hört schon auf Clowns? Soll das das Ende sein? Dass sie im Kreise gehen, immer im Kreise? Ich wollte ihnen eine Geschichte erzählen, sagte ich am Anfang. War es die Geschichte? Oder... Da ist die Stadt, sagte ich. Ist Gewohntes. Um mich herum Lichter, Stimmen, huschende Gesichter. Ich stehe an einer Haltestelle. Glas glänzt vor mir. Schaufenster. Ja. Und da erkenne ich sie. Komisch, wie sie da stehen. Ein wenig verringt, gespreizt. Erstarrte Wünsche. Die Geschichte hatte begonnen, sich selber zu erzählen, sagte ich. Aber doch nicht ihr beiden! Raus mit euch! Raus, raus, raus, raus, raus! Wer hat euch denn gerufen? Wie? Ich meine... Was? Siehst du? Was soll ich schon wieder sehen? Zu Ende die Reise, der Aufstand, die Worte. Die Revolution. Was für ein Aufstand. Welche Revolution. Welche Worte zum Teufel. Die Puppen sind hinter Glas. Siehst du? Und wir? Im Zirkusesel. Oder ich sag, nicht die Erscheinung A ruft die Erscheinung B hervor, sondern beide befinden sich in Abhängigkeit. A ist immer von B begleitet oder befindet sich in Funktion der Abhängigkeit oder sie ist eine Funktion der Ursache. Allerdings gibt uns die Kenntnis der Ursache und ihrer Wirkungen die Möglichkeit, vorauszusehen und zu erkennen. Ich stehe an der Haltestelle und warte noch immer. Im Zirkus hieß die Geschichte. Was soll ich weiter sagen? Gehen wir, Tobias? Wohin denn gehen? dahin, dorthin, weiß nicht. Da wirst du bald weit weg sein. Weit weg? Von wo? WDR 3 Treffpunkt Hörspiel brachte Im Zirkus von Raul Wolfgang Schnell. Es sprachen Sprecher Ernst Jacobi, Abel Otto Bolesch, Tobias Kurt Bock. Die Regie hatte Raul Wolfgang Schnell. WDR 3 Es ist 17 Uhr, Sie hören Nachrichten. Der amerikanische Außenminister Christopher versucht in Damaskus, Syrien zur Teilnahme am nahöstlichen Friedensprozess zu bewegen. Aus Jerusalem kommend traf Christopher am Nachmittag in der syrischen Hauptstadt ein, wo er mit Präsident Assad spricht. In der Unterredung geht es nicht nur um die in einer Sackgasse steckenden Friedensverhandlungen zwischen Syrien und Israel, sondern auch um die militärischen Aktionen der radikalen Hisbollah-Milizen im südlichen Libanon. Angesichts der jüngsten Gewalttätigkeiten im Grenzgebiet forderte Außenminister Christopher alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Der israelische Außenminister Peres warf Syrien vor, nichts gegen die muslimischen Untergrundkämpfer im Libanon zu unternehmen. Die Normalisierung im Verhältnis zwischen Israel und Jordanien kommt unterdessen rasch voran. Knapp zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens eröffneten der israelische Präsident Weizmann und König Hussein heute den direkten Telefonverkehr zwischen ihren Ländern. In Bosnien-Herzegowina hat Präsident Izetbegovic die serbische Zivilbevölkerung zum Ungehorsam gegenüber ihrer Führung aufgerufen. Folgt nicht mehr jenen, die euch in einen weiteren Krieg hineinziehen wollen, hieß es in dem Appell, der wiederholt vom bosnischen Staatsrundfunk in Serbien.